oder die im Diskurs der Linken und Kommunisten besonders stark vertretene abstrakte universalistische Position, den Fokus auf das Leiden und die Ermordung der Juden zu legen, sei partikularistisch. Trotzdem lassen sich die Schwierigkeiten, den Holocaust-Diskurs und den allgemeinen historischen Diskurs zusammenzuführen, nicht allein mit Strategien der Vermeidung oder abstrakten universalistischen Positionen erklären. Letzten Endes haben wir es hier mit einem theoretischen Problem zu tun, das mit der Frage zusammenhängt, ob der Holocaust historisiert werden kann und sollte. Das wirft wiederum die Frage auf, wie die Historisierung zu verstehen ist. Die grundlegende Frage ist hier, ob der Holocaust verstanden werden kann im Verhältnis zu den historischen Prozessen, die das gesellschaftliche Leben im 20. Jahrhundert strukturiert und restrukturiert haben, oder ob der Holocaust, so schrecklich er auch war, als Ereignis betrachtet werden muss, das für die Opfer und vielleicht auch für die Täter von großer Tragweite war, das von allgemeiner moralischer Bedeutung ist, jedoch auf der Ebene der tiefergehenden historischen Struktur nur eine geringe Rolle spielt. Ich werde heute Abend argumentieren, dass der Holocaust auch auf einer tiefergehenden strukturellen Ebene analysiert werden kann und muss, dass er von dieser Betrachtungsebene aus beleuchtet werden kann und seinerseits Momente der übergreifenden Strukturmerkmale der historischen Entwicklung unseres Jahrhunderts erhellen kann. Der Versuch, zwischen dem Holocaust und den grundlegenden historischen Prozessen des 20. Jahrhunderts zu vermitteln, setzt voraus, dass man versucht, sowohl die Besonderheit des Holocausts als auch die Hauptmerkmale dieser historischen Prozesse herauszuarbeiten. Dieser Versuch schließt eine Problematisierung des Verhältnisses von Geschichte und ihrer Opfern ein. Ich werde versuchen zu zeigen, dass dieses Verhältnis in Bezug auf den Holocaust ein spezifisches ist, und es stellt sich die Frage, ob und auf welche Weise es noch möglich ist, eine Zukunft zu denken, ohne die Vergangenheit zu verraten. Einige neuere Veröffentlichungen versuchen, wie ich vorher gesagt habe, die übergreifende historische Struktur des 20. Jahrhunderts zu erfassen. Ich beziehe mich hier auf Eric Hobsbawms Das Zeitalter der Extreme. In seiner Analyse des kurzen 20. Jahrhunderts unterscheidet Hobsbawm drei Epochen. Die erste, die von 1914 bis zu den Folgen des Zweiten Weltkriegs reicht und als Zeitalter der Katastrophen bezeichnet wird, das gekennzeichnet war durch die beiden Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise, die Krise der Demokratie sowie der Aufstieg von Stalinismus, Nazismus und Faschismus. Dem folgte von etwa 1947 bis Anfang der 70er Jahre unerwartet das sogenannte Goldene Zeitalter des schnellen Wirtschaftswachstums, der Ausweitung der Wohlfahrtsstaaten, der relativen politischen Stabilität und eines funktionierenden internationalen Systems. Dieses sogenannte Goldene Zeitalter wurde Anfang der 70er Jahre durch eine neue Epoche abgelöst, die durch das erneute Auftreten von Wirtschaftskrisen, Massenarbeitslosigkeit, zunehmende gesellschaftliche Differenzierung, den Zusammenbruch des internationalen Systems und katastrophale wirtschaftliche Krisen in Teilen der Welt gekennzeichnet war. Thank you.

die Gesellschaft in ihrer gegenwärtigen Gestalt, und man darf wohl sagen seit Jahrtausenden, beruht nicht, wie seit Aristoteles ideologisch unterstellt wurde, auf Anziehung, auf Attraktion, sondern auf der Verfolgung des je eigenen Interesses gegen die Interessen und gegen alle anderen. Und das hat im Charakter der Menschen bis in ihr Innerstes hinein sich niedergeschlagen. Was dem heute widerspricht, der Herdentrieb der sogenannten Lonely Crowd, also der einsamen Menge, das ist eine Reaktion darauf, ein sich zusammenrotten von Erkalteten, die die eigene Kälte nicht ertragen, aber auch nicht sie ändern können. Jeder Mensch ohne Ausnahme, und ich glaube wirklich, diese Verallgemeinerung ist streng erlaubt, jeder Mensch heute fühlt sich zu wenig geliebt, weil jeder zu wenig lieben kann. Diese Unfähigkeit zur Identifikation, die ist wohl die wichtigste Bedingung dafür gewesen, dass so etwas wie Auschwitz sich inmitten von einigermaßen gesitteten und harmlosen Menschen hat abspielen können. Wäre diese Kälte nicht ein Grundzug der Beschaffenheit der Menschen, wie sie in unserer Gesellschaft tatsächlich sind? Wären also nicht die Menschen im Grunde gleichgültig gegen das, was mit allen anderen geschieht, außer den Paar, mit denen sie eng und womöglich durch Interessen verbunden sind? So wäre Auschwitz nicht möglich gewesen. Die Menschen hätten es dann nicht hingenommen. Die Kälte der gesellschaftlichen Monade, des gesellschaftlich isolierten Konkurrenten, ist als Indifferenz gegen das Schicksal der anderen die Voraussetzung dafür, dass alle zusahen und keine sich regte. Diese Reduktion ist ja wirklich das, was die Welt aus uns macht. Was hat die Welt aus uns gemacht? Diese Stümpfe von Menschen, also diese Menschen, die eigentlich ihr Ich verloren haben, die sind eben wirklich die Produkte der Welt, in der wir leben. Das war zum Schluss nochmal Theodor W. Adorno. Mit ein paar weiteren Reflexionen über die heutige Gesellschaft. Insbesondere über die vor 60 Jahren. Das war auch schon Sachzwang FM. Heute pünktlich zum 57. Jahrestag der Befreiung des größten Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee vor 57 Jahren am 27. Januar 1945. Vor Adorno hörten wir die Todesfuge von Paul Celan, selbst gelesen, wie schon am Anfang der Sendung. Und in der vorhergehenden Zeit ein einstündiger Vortrag von uns hier auf anderthalb Stunden gestreckt von Moishe Postone. Moishe Postone lehrt in Chicago an der Universität Geschichte. Und diesen Vortrag hier, den ich mal betitelt habe, der ideologische Kern des Antisemitismus. Diesen Vortrag hat er am 17. Juli 2000 in Berlin gehalten. Ich glaube, der Vortrag hieß im Original Antisemitismus und Nationalsozialismus. Ich hoffe, die Sendung war für Sie und euch interessant. Das war Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Dr. Indoktrinator verabschiedet sich vom Mikrofon. Bis zum nächsten Mal.